Eher als Marketinginstrument hatte Gerhard Schröder die Hartz-Kommission eingesetzt, unter Leitung von Peter Hartz, besetzt mit verschiedenen Vertretern aus Gewerkschaften und Arbeitnehmenden. Durch den Namen Hartz IV hat man heute den Eindruck, diese Kommission hätte die Hartz-Gesetze erst entwickelt, aber tatsächlich formulierte sie eher Ideen. Am 16. August 2002 präsentierte die Hartz-Kommission ihren Abschlussbericht im Berliner Dom. Es muss fast eine sakrale Stimmung gewesen sein. In der Hartz-Kommission, so hört man es aus verschiedenen Quellen, hatten Unternehmensberater relativ viel zu sagen und so klangen ja auch die Ergebnisse. Von Ich-AGs war zum ersten Mal die Rede. Eine familienfreundliche Quick-Vermittlung wurde genauso vorgeschlagen wie eine Signaturkarte. Kompetenzzentren sollte es statt der Landesarbeitsämter geben und sogenannte Jobfloater, womit Bankdarlehen für Firmen gemeint waren, die Arbeitslose einstellen. Peter Hartz sagte damals, er leite eine Gestaltungskommission, keine Kürzungskommission. Und tatsächlich enthielten die Vorschläge der Hartz-Kommission keine Sanktionen, keine Leistungskürzungen. Auch deshalb kann ich verstehen, warum es Peter Hartz heute mies damit geht, dass das Gesetz unter seinem Namen in die Geschichte eingegangen ist. Im Wahlkampf 2002 sagte die schleswig-holsteinische SPD-Ministerpräsidentin Heide Simonis, dass Steuererhöhungen nicht mehr tabu sein dürften. Sie wurde von den mächtigen Männern der Partei zurückgepfiffen. Schröder, Finanzminister Eichel und Franz Müntefering versprachen, dass es auf gar keinen Fall Steuererhöhungen nach der Wahl geben würde, völlig ausgeschlossen.